Deutschlandfunk. Das Feature. Mais avant d'évoquer mon projet, je vais vous confier une chose. Bevor ich mein Regierungsprogramm vorstelle, will ich euch etwas anvertrauen. Ich werde euch sagen, wer mein Gegner ist in diesem Kampf, der zu führen sein wird. Mein wahrer Gegner. Er hat keinen Namen, kein Gesicht, er kennt keine Partei, er wird sich niemals zur Wahl stellen und folglich niemals gewählt werden können. Und doch regiert er. Dieser Gegner, das ist die Finanzwelt. Vor unseren Augen hat die Finanzwelt in den letzten 20 Jahren die Kontrolle über die Ökonomie, die Gesellschaft und sogar über unser aller Leben übernommen. François Hollande im Januar 2012. Recherche Avenir, si possible en bel état, avec vue sur la mer et jardin à fleur de bois. Proche transport humain et pas loin du café. Cœur givré, pas sérieux, s'abstenir de rêver. Zukunft gesucht, wenn möglich in gutem Zustand, mit Blick aufs Meer und Garten. Am Waldesrand gelegen, nahe dem Menschenverkehr und nicht weit vom Café. Nichts für vereiste Herzen. Nur ernst gemeinte Zuschriften. Dem Träumen sich enthalten. Abgehängt. Wie die Krise in das Leben der Franzosen eingreift. Ein Feature von Ruth Jung. Auf dem Rathausplatz von Nousonville bauen Schausteller eine Kirmes auf. Viel ist nicht los in der Kleinstadt in den Ardennen. Vor einer Imbissbude an der Hauptstraße stehen junge Männer herum. Rauchen. Ein Café suche ich vergebens. Im Zentrum Billigläden für Textilien, ein Lidl-Markt, eine Apotheke und viele Häuser mit heruntergekommenen Fassaden, grau in grau. Die Fenster zerbrochen oder vernagelt, die Straßen in schlechtem Zustand. Fabrikruinen. Eine bedrückende Stimmung. Landschaftlich hat die waldreiche Region im äußersten Nordosten Frankreichs einiges zu bieten. Malerisch schlängelt sich die Meuse durch das Tal, im Norden flankiert von mächtigen Schieferformationen. 2011 wurde der Parc Naturel Régional des Ardennes eingerichtet. Eine Bahnlinie von der Bezirkshauptstadt Charleville-Mézières bis an die belgische Grenze soll Touristen anlocken. Mit dem Fahrrad können sie die neu angelegte Voie-Vert, eine grüne Route, am Flussufer entlangradeln. Über 150 Jahre prägte eisenverarbeitende Industrie das Tal. Zur alltäglichen Geräuschkulisse gehörte das Dröhnen und Hämmern der Eisen- und Walzwerke. Jetzt höre ich in Nousonville nur noch das Gehämmere beim Aufbau einer Autoscooterbahn. Ich warte auf Yannick Langrenet. Er würde mich auf dem Rückweg von seiner Arbeit am Rathaus abholen, hatte er am Telefon versprochen. Yannick Langrenet arbeitet heute als Techniker im Atomkraftwerk Chaux an der belgischen Grenze. Er hat einen weiten Arbeitsweg. Ich habe zwei Jungs in der Ausbildung. Was will ich machen? Ich habe keine Wahl. Mir wäre es auch lieber, wenn ich zu Fuß zur Arbeit gehen könnte. Klar würde mir das besser gefallen. So muss ich jeden Morgen um 6:30 ins Auto steigen und etwa 40 Minuten fahren, um zur Arbeit zu kommen. 40 Minuten de route pour aller travailler. Früher konnte Yannick Langrenet zu Fuß zur Arbeit gehen. Damals war er Facharbeiter bei Thomé Génot in Nousonville und Sprecher der Gewerkschaft CGT. 1991 hatte er bei Thomé Génot angefangen. Ein gut gehendes Unternehmen mit rund 400 Arbeitern, die mit einem hochspezialisierten Know-how Zubehörteile für die Autoindustrie herstellten. Es stimmt schon. Die Armut springt einem ins Auge, wenn man hier ankommt. Nichts zu machen. An allen Ecken sieht man Leute, denen es schlecht geht. Yannick Langrenet ist ein jugendlich wirkender, resoluter Mann. Wir sitzen in der Wohnküche seines bescheidenen Häuschens am Rande von Nousonville. Yannick Langrenet ist dort geboren und aufgewachsen. Meine Betroffenheit über die vielen heruntergekommenen Häuser, die maroden Straßen, die Fabrikruinen, die überall sichtbare Armut und überhaupt die allgemeine Tristesse war ihm nicht entgangen. Unsere Eltern und Großeltern konnten noch stolz auf sich sein. Sie waren jemand in der Gesellschaft. Der Laden lief. Ja, unter sich war man darauf stolz. Wenn aber heute schon zwei Generationen arbeitslos unter ein und demselben Dach leben, wenn den Jüngeren als Erziehungsmodell vorgelebt wird, wer arm ist, wird arm bleiben, was ist das anderes als Pauperismus? Und das Schlimmste ist, das darf man nicht sagen. Die Leute wollen es nicht hören. Und die gewählten Volksvertreter erst recht nicht. Das ist ihnen ein Horror. Ihr malt alles schwarz in schwarz, heißt es. Die Arbeitslosenrate im Departement Ardennes ist eine der höchsten Frankreichs. Als das Unternehmen Thomé Génot wegen der Schließung in die Schlagzeilen geriet, gab es in Nousonville massive Proteste. Arbeiter besetzten das Gelände. Es kam zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Inzwischen kämpfen die Arbeiter in der Region nicht mehr um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze, sagt Yannick Langrenet. Wenn sie überhaupt noch kämpfen, dann nur um die Höhe der Abfindungen. Ursprünglich war Thomé Génot ein Unternehmen, das über eine herausragende technische Kapazität in der Herstellung von Teilen verfügte, die in der Autoindustrie benötigt wurden. In der Zubehörfertigung, vor allem in der Herstellung von Dioden der Lichtmaschine, beherrschten seine Fachleute ein eigenes Verfahren, um die Frequenzen zu bestimmen. Das machte den Erfolg des Unternehmens aus und führte dazu, dass es exklusiv Lieferant für viele Kunden wurde. Das Problem war nur, dass es sich bei den Anteilseignern um eine Familie handelte, die nicht genügend Garantien geben konnte, um das Kapital eines Unternehmens dieser Größenordnung zu sichern. Hinzu kam, dass eine Bankengruppe darauf zielte, andere gewinnbringendere Partner einzubinden und sogar einen Teil der Produktion auszulagern. Eines Tages hieß es also von Seiten der Banken, wenn ihr euer Unternehmen nicht nach unseren Vorstellungen ausrichten wollt, drehen wir euch eben den Hahn zu. François Durie, der frühere Generaldirektor und Mitinhaber des Unternehmens, hat in einem Interview 2010 beschrieben, wie es zu dem Verkauf kam. Es ist richtig, wir hatten Probleme mit der Finanzierung, sodass wir einem Zusammenschluss mit anderen Unternehmen hätten zustimmen müssen. Meine Mutter als Hauptaktionärin stellte sich jedoch entschieden dagegen. Sie war bereit, alle möglichen Hypotheken aufzubringen, ihr gesamtes Vermögen einzusetzen, um Zeit zu gewinnen und einen Käufer zu finden. Aber die Handelskammer war dagegen. Stattdessen wurde uns Greg Wills empfohlen, der über 25 Jahre Finanzdirektor bei Toyota in den USA gewesen war. So kam es, dass meine Mutter Thomé Génot für einen symbolischen Euro an die Gruppe Catalina verkauft hat. Unter der Bedingung, dass ihre Söhne weiterhin in leitender Funktion bleiben würden und Mitspracherecht hätten. Eine Bedingung der französischen Aufsichtsbehörden war, dass es keine Entlassungen geben dürfe. Doch der Investitionsfonds verkaufte nach kurzer Zeit seine Anteile. Es gab erste Entlassungen, später die Liquidation. Die beiden verantwortlichen Manager, Greg Wills und Catherine Ziegfeld, wurden von der Presse als Patron Voyou, als betrügerische Chefs, bezeichnet. Sie verschwanden in die USA. Im September 2009 wurden sie von einem Gericht in Reims wegen betrügerischen Bankrotts und Veruntreuung öffentlicher Gelder zu einer Haftstrafe verurteilt. Die beiden Verurteilten wurden bisher nicht an die französische Justiz überstellt. Juristische Fragen in Bezug auf Auslieferungsbegehren wegen Wirtschaftsvergehen seien nicht geklärt, heißt es. Der frühere Direktor und Mitinhaber François Durie, das Unternehmen war seit 1919 im Besitz seiner Familie gewesen, zeigte sich tief bestürzt über ein Wirtschaftssystem, das, wie er sagte, nur noch darauf basiere, den Profit um des Profits willen zu suchen. Ich muss sagen, ich habe Monsieur Durie mittlerweile schätzen gelernt. Das war nicht immer so. Ich war ja Gewerkschafter und deshalb in seinen Augen ein Störfaktor. Diese Leute hatten Vorstellungen davon, wo der Platz des Arbeiters zu sein hat, die mit den meinen nicht unbedingt übereinstimmen. Aber im Verlauf dieser Geschichte haben wir uns schätzen gelernt, sind sogar Freunde geworden. Wir sehen uns regelmäßig. Er lebt ja weiterhin hier, auch seine Familie. Das waren Patrons alter Schule. Die hatten ein anderes Bewusstsein von ihrer Aufgabe. Paternalistisch in dem Sinne, dass sie sehr hart mit den Leuten umgehen konnten, sich zugleich aber ihrer Verantwortung innerhalb der Gemeinde bewusst waren. Diese Leute hatten klare Vorstellungen, was ihre Rolle betraf. Klar, das ist archaisch für Leute, die diese Kultur nicht kennen. Vor allem für die Art Leute, die heute das Business bestimmen. Stillgelegte Fabriken abreißen, die Böden abtragen, Umweltgifte entsorgen, das ist teuer. Geld, das die Kommune nicht hat. Wer in Nousonville wohnt und Arbeit hat, der muss weit fahren, sagt Yannick Langrenet, so wie er selbst. Gut 2000 Kilometer kommen da im Monat zusammen. Zum Glück sei sein Metier gefragt. Er ist Fachmann für Kupferdrahtverarbeitung im Atomkraftwerk Chaux. Mit rund 900 Beschäftigten ist die Nuklearanlage einer der größten Arbeitgeber der Region und immer wieder Anlass für Streit zwischen Frankreich und Belgien. Das Werk mit 3 Reaktoren gilt als extrem störanfällig. Es gab schon zahlreiche Unfälle. Tests, die nach dem Reaktorunglück von Fukushima durchgeführt worden waren, bestätigen die bedenklichen Sicherheitsmängel. Yannick Langrenet spricht nicht über seine Arbeit in einem Atomkraftwerk. Kritische Fragen zu Atomkraft sind in Frankreich generell unbeliebt. Er sei froh, sagt er nur, nicht lange arbeitslos gewesen zu sein und bald wieder einigermaßen gut bezahlte Arbeit gefunden zu haben, die die Ausbildung seiner Jungs sichert. Die Fahrerei sei lästig, dazu die hohen Benzinkosten, aber das müsse man halt in Kauf nehmen. Nehmen Sie nur mal den Zug von Charleville nach Givet. Alle paar Kilometer kommen Sie da an Fabrikruinen vorbei. Nicht gerade eine Verschönerung des Landschaftsbildes. Das hilft weder dem Tourismus noch dem Selbstwertgefühl der Leute. Das ist das Problem in den kleinen Städten. Würden Sie im Großraum Paris wohnen und auf der anderen Seite des Rings arbeiten, müssten Sie, wenn die Fabrik schließt, das nicht den ganzen Tag vor Augen haben. Wir hingegen haben, wenn eine Fabrik schließt, unseren Misserfolg, das Scheitern unserer Region ständig vor der Nase, bleiben gefangen in unseren Problemen. Sowas befördert nicht eben das Selbstwertgefühl der Leute. Sie mögen den Ort nicht mehr, an dem sie leben. Noch schlimmer ist wohl, dass sie diese Erfahrung weitergeben an ihre Kinder. Jemand, der sich für wertlos hält, den Ort nicht mag, an dem er lebt, der verinnerlicht so etwas. Wenn das Erziehungsmodell ist, bis in die 3. Generation, das richtet großen Schaden an. So produziert man Menschen, die sich hängen lassen, antriebslos werden. Recherche à venir, si possible en bel état, avec vue sur la mer et jardin à fleur de bois. Proche transport humain et pas loin du café. Cœur givré, pas sérieux, s'abstenir de rêver. Am Ufer der Meuse im Städtchen Stenay. Hier verzweigt sich der Fluss. Viele kleine Kanäle wurden angelegt, die früher dem Erztransport dienten. Heute kann man in einem Hausboot von Schleuse zu Schleuse schippern. Stenay, ein ehemaliges Garnisonsstädtchen an der Grenze zu Lothringen, liegt etwa 60 Kilometer südlich von Nousonville. Am winzigen Hafen gibt es ein einziges Café. Das Café du Port, à vendre, zu verkaufen. Auf meine Nachfrage erklärt der Wirt, dass er schon bleiben würde, seine Frau jedoch krank geworden sei und häufig zur Behandlung müsse. Das nächste Krankenhaus ist in Verdun, 130 Kilometer hin und zurück über die Landstraße. À vendre, zu verkaufen. Die Schilder springen mir hier überall ins Auge. Mais il y a aussi ici des maisons à vendre, beaucoup de maisons. Oui, oui, il y a beaucoup de maisons à vendre. Ja, in Stenay stehen viele Häuser zum Verkauf, das stimmt. Aber das hängt eben auch mit der Geschichte der Ardennen und dem Tal der Meuse zusammen. Alles war auf die Eisenindustrie hier in der Region ausgerichtet. Es bedrückt alle, dass diese Fertigkeiten seit Jahren mehr und mehr schwinden und die meisten Leute aus der Region weggehen, anderswo Arbeit suchen. La plupart des Ardennais comme des Meusiens locaux ici, eh bien vont chercher du travail ailleurs. Laurence Guillard, Anfang 40, betreut das kleine Office du Tourisme in Stenay. Faire la promotion du secteur nord-meusien. Die nördliche Meuse-Landschaft bekannt machen, so beschreibt sie ihre Aufgabe. Denn das kleine Städtchen, in dem die lothringische Renaissance in Arkadengängen und Patrizierhäusern ihre Spuren hinterlassen hat, setzt auf Tourismus. Einfach sei es nicht, die Einheimischen für dieses Konzept zu gewinnen. Es gäbe im Unterschied zum nahen Belgien keine touristische Tradition. Früher gab es auch hier ein Eisenwerk, aber das ist schon vor gut 10 Jahren stillgelegt worden. Dieses Werk war Ende des 19. Jahrhunderts errichtet worden. Es war sehr wichtig für den Ort und beschäftigte viele Arbeiter. Warum es geschlossen wurde? Naja, immer die gleiche Geschichte. Verkauf und schließlich Verlagerung der Produktion. Die Leute wurden arbeitslos. Neue Arbeitsplätze wurden nicht geschaffen. Ja, eine Papierfabrik gibt es hier noch. Die war, glaube ich, in finnischem Besitz und wurde kürzlich erst vor etwa 1,5 Jahren von einem anderen Unternehmen übernommen. Details weiß ich nicht. Aber was man mitbekommt, ist, dass auch unsere Papierfabrik seit Jahren auf der Kippe steht. Stenay liegt in der Ebene, umgeben von weitem Ackerland. Der kleine Ort hat einen großen Heimvorteil, das Europäische Biermuseum. An Wochenenden kommen oft ganze Busladungen mit Tagestouristen aus Belgien und dem nahen Luxemburg. Die Landflucht aber mache der Region zu schaffen, sagt Laurence Guillard. Dazu sei man komplett abgehängt vom öffentlichen Nahverkehr. Ohne Auto ist man verloren. Eine Bahnlinie gäbe es schon lange nicht mehr, nur den Bus nach Verdun. Über mein Interesse hatte sich die 40-Jährige sichtlich gefreut. Als ich mich verabschieden will und das Mikrofon ausgeschaltet ist, sagt sie noch, dass die Krise nun auch bei ihr persönlich angekommen sei. Denn ihre Vollzeitstelle soll 2015 in eine Halbtagsstelle umgewandelt werden. Eine Sparmaßnahme. Recherche à venir, si possible, en bel état, avec vue sur la mer et jardin à fleurs de bois, proche transport humain et pas loin du café, cœur givré à sérieux s'abstenir de rêver. Je suis venu vous parler de la France et donc de la République. Le changement, c'est maintenant. Veränderung jetzt. Unter diesem Motto stand der zentrale Wahlkampfauftritt von François Hollande vor etwa 10.000 Anhängern der sozialistischen Partei PS im Januar 2012 in Le Bourget im Département Seine-Saint-Denis im Nordosten an der Peripherie von Paris. Das 93er ist das ärmste Département Frankreichs. Hier leben vor allem Migranten, einst aus den ehemaligen Kolonien gekommen. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei rund 40%. Nach dem gewaltsamen Tod von 2 Jugendlichen in Clichy-sous-Bois kam es hier 2005 zu jenen Unruhen, die auf ganz Frankreich übergegriffen und das Land wochenlang in Atem gehalten hatten. Aujourd'hui, on peut parler de fracture, et aujourd'hui, y a pas de crise. Heute muss man von einem Bruch sprechen und nicht von einer Krise. Die Menschen, die damals auf die Straße gegangen waren, forderten vor allem eines, wie gleichberechtigte Bürger und als Teil der Gesellschaft behandelt zu werden. Noch nie ist es uns in diesen Vierteln so schlecht gegangen wie heute. Ob das die Wohnungsfrage betrifft, das Problem der Arbeitsplätze oder die schulische Situation. Und ich denke auch an die Ausnahmegesetze zur inneren Sicherheit, die speziell unsere Viertel betreffen. Statt der Banlieue zu ihrem Recht zu verhelfen und das Recht in diesen Vierteln zu stärken, hat man massenhaft Polizei geschickt. Azouz Garbi, Sozialarbeiter in Aubervilliers, Departement 93. Ausgerechnet hier also, in diesem Departement, versprach François Hollande eine Abkehr von der antisozialen Politik des Präsidenten Nicolas Sarkozy. Hollande sagte der sozialen Ausgrenzung in den Randbezirken, der Banlieue, ebenso den Kampf an wie der Rekordarbeitslosigkeit und der Wohnungsnot. Das verhalf ihm im Mai 2012 zum Wahlsieg. 27 Jahre zuvor, 1985, hatte derselbe François Hollande zusammen mit Jean-Yves Le Drian, seinem heutigen Regierungssprecher, einen Grundsatztext veröffentlicht, mit dem die Wende der Linken hin zu der vorherrschenden neoliberalen Lehre eingeläutet werden sollte. Damals war Hollande Sekretär der Sozialistischen Partei und benutzte für diesen Text ein Pseudonym. Aus die Träume, begraben die Illusionen, verjagt die Chimären. Die Realität hält Einzug. Die Bilanzen, die Gewinne und Verluste müssen um jeden Preis ausgeglichen. Die Sozialabgaben unbedingt gesenkt. Die Polizeikräfte verstärkt und die Streitkräfte ausgebaut werden. Die Unternehmen müssen modernisiert und die unternehmerische Initiative muss von allen Fesseln befreit werden. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mein Gegner ist die Finanzwelt. Mon ennemi, c'est la finance. Mein Gegner ist die Finanzwelt. Der Satz wird wohl hängen bleiben. Für mich jedenfalls war das der Moment, aus der Sozialistischen Partei auszutreten. Ich war ja Mitglied, war im Conseil Fédéral der Ardennes. Die Sozialistische Partei habe ich verlassen, weil ich schon die Kehrseite der Medaille gesehen und mitbekommen hatte, was für Leute das sind. Ich bin ausgetreten, bevor François Hollande sein Amt übernehmen konnte. Diesen Mann würde ich nicht wählen, das war mir klar. Sur la mer et jardin à fleurs de bois, proche transport humain et pas loin du café, cœur givré, pas sérieux, s'abstenir de rêver. Dans ce rapport qui est intitulé Penser l'assistance, il y a cette graphique-là. Im Büro der Nichtregierungsorganisation ATD Carmonde in Montreuil, einem Vorort von Paris. Qui donne l'évolution du taux de chômage. Ich treffe dort Bert Lütz, den Leiter. ATD steht für Agir tous pour la dignité, auf Deutsch etwa gemeinsam handeln für Menschenwürde. Carmonde bedeutet vierte Welt oder auch vierter Stand, in Erinnerung an die Französische Revolution, als das Bürgertum, der dritte Stand, sich vom Adel emanzipierte, den vierten Stand aber die sozial Ausgegrenzten nicht zu ihrem Recht hat kommen lassen. Am 17. Oktober 2014 schlug die ATD Carmonde mit einer Öffentlichkeitskampagne Alarm, dem Tag, den die UNESCO auf Initiative von Carmonde zum weltweiten Aktionstag gegen Armut erklärt hatte. Was die Vorurteile betrifft, die allgemein über Arme und Armut zirkulieren, sind wir ziemlich beunruhigt, weil sich das keineswegs zum Guten entwickelt. Bert Lütz erklärt mir eine Grafik. Man sieht zwei Kurven, die einen längeren Zeitraum erfassen. Eine graue Kurve hält die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen fest, eine blaue die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema Arbeitslosigkeit. Gefragt war danach, ob der Staat, ob die öffentliche Hand mehr tun müsse für Mittellose. Und über lange Zeit verliefen die beiden Kurven parallel, was ja eigentlich normal ist. Denn wenn die Arbeitslosigkeit zunimmt, kann man davon ausgehen, dass die Befragten entsprechend mehr Mitgefühl zeigen für Arbeitslose, weil die ja letztlich nichts dafür können, sondern die ökonomische Konjunktur die Ursache ist. Diese Haltung jedoch habe sich in den vergangenen Jahren deutlich messbar verändert, zeigt mir Bert Lütz. Das Mitgefühl der Franzosen für Menschen in prekärer Lage schwindet. Aber zugleich erleben wir auch, dass viele Leute bereit sind, vorschnelle Urteile und Vereinfachungen in Frage zu stellen und mehr wissen wollen. Daher gibt es nun schon die zweite aktualisierte Auflage unserer Publikation Schluss mit falschen Vorstellungen über Arme und Armut. Es hat uns doch ziemlich überrascht, wie schnell die erste Auflage mit immerhin 30.000 Exemplaren vergriffen war. Vorurteile über Arme sind sehr weit verbreitet in der Gesellschaft. Insgesamt 104 Vorurteile und Behauptungen werden da aufgezählt. Es gibt viel weniger Armut als behauptet. In der Krise geht es allen schlecht. Die Armen sind unfähig, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Die auf der Straße leben, haben das selbst so gewählt. Obdachlose wollen nicht arbeiten. Arme sind nur darauf aus, an Sozialleistungen zu kommen. Mit Sozialleistungen ist man besser dran als mit Erwerbsarbeit. Wer arbeiten will, Der findet auch Arbeit. Diese und andere Gemeinplätze widerlegen die Autoren der Broschüre durch Zahlen, empirische Daten und Argumente. Der Diskurs habe sich verändert. Zunehmend beherrsche der Vorwurf, Armut sei selbst verschuldet und entsprechend selbst zu verantworten, die öffentliche Meinung, sagt Bert Lütz. Wer gilt eigentlich als arm? Armut definiert sich in der Regel durch die Höhe des Einkommens. So liegt in Frankreich die Schwelle zur Armut bei 60% des mittleren Einkommens, was 987 Euro monatlich pro Person bedeutet. Und das betrifft heute 8,5 Millionen Franzosen oder 14% der Bevölkerung. Der Prozentsatz derer, die 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung haben, der bleibt in etwa stabil. Anders jedoch die Zahl der Extremarmen, derjenigen also, die weniger als 50% des mittleren Einkommens haben. Die wächst schnell. Bei den Zahlenangaben beziehen sich die Autoren vor allem auf Erhebungen des Observatoire des Inégalités. 2003 war diese Organisation von unabhängigen Ökonomen und Soziologen gegründet worden, um die wachsende soziale Ungleichheit zu beobachten, zu dokumentieren und zu analysieren. Zwischen 2003 und 2011 ist demnach der Anteil der Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, um 30% angestiegen. Die Krise trifft in erster Linie ärmere Bevölkerungsschichten. Im Februar 2015 gelten rund 8% der französischen Bevölkerung als extrem arm. Zukunft gesucht, wenn möglich in gutem Zustand, mit Blick aufs Meer und Garten. Am Waldesrand gelegen, nahe dem Menschenverkehr und nicht weit vom Café. Nichts für vereiste Herzen, nur ernst gemeinte Zuschriften. Dem Träumen sich enthalten. Je suis née à Paris. Ah, vous êtes une vraie Parisienne, alors. Ah, je suis une vraie Parisienne. Je suis née dans le 14e arrondissement, plus dans un quartier populaire aussi. Ich bin im 14. Arrondissement geboren, in einem populären Viertel. Jedenfalls war es das mal. Oh ja, ich bin eine echte Pariserin. Anne ist eine schüchterne, zierliche Frau mit kurzen grauen Haaren und einer großen altmodischen Brille. Sie ist 57 Jahre alt und seit langem arbeitslos. Früher habe sie als Betreuerin in Freizeiteinrichtungen für Kinder gearbeitet, erzählt sie. C'est une ville de riches. Ceux qui habitent à Paris sont des gens qui ont les moyens. Jetzt ist das eine Stadt für Reiche. Wer in Paris wohnt, kann sich das leisten. Oder aber es sind Leute, die schon sehr lange hier leben, die vor 30, 40 Jahren, als das noch möglich war, weil die Preise niedrig waren, eine Wohnung gekauft haben. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, où les prix n'étaient pas chers. Et donc là, c'était encore accessible. Das ist ganz klar eine Ausgrenzung. Denn irgendwann wurden alle, die mittellos sind, die Bettelarmen, Prostituierten, eben alle sozial Schwachen, hopp, aus Paris vertrieben. Man hat aufgeräumt. Und die Leute leben nun in der Banlieue, immer mehr. Und viele unter schwierigen Bedingungen. En banlieue, plus. Voilà, beaucoup. Beaucoup dans des conditions difficiles, on va dire. Ich treffe an bei einer Ballade, einem Stadtspaziergang, organisiert von der Initiative Alternative Urbaine. Auf die ungewöhnliche Initiative war ich durch einen Artikel aufmerksam geworden. Obdachlose, Langzeitarbeitslose, Menschen in prekärer Lage können als Guide, als Stadtführer arbeiten, um wieder Fuß zu fassen. Anne hat für diesen Spaziergang gemeinsam mit den Initiatorinnen das 20. Arrondissement mit den Vierteln Belleville und Ménilmontant im Osten von Paris ausgewählt. Zuerst war Anne nicht sicher, ob sie sich auf ein Gespräch mit mir einlassen sollte. Sie misstraue den Medien, wolle keine Bilder, meinte sie. Ich erkläre ihr, dass ich nicht fürs Fernsehen, sondern fürs deutsche Radio arbeite und dass mich ihre Erfahrungen zum Thema soziale Ungleichheit in Frankreich interessierten. Zumal sie ja nun bei der Alternative Urbaine arbeite und deren Idee gut fände. L'idée est géniale. Die Idee ist genial. dass Besucher ein Viertel zu sehen bekommen, in das sie von allein wohl nie hineingegangen wären und es auf andere Art entdecken können. Schon mal das. Und dann noch Leuten zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen oder sich zumindest über Wasser zu halten. Vielleicht ist das utopisch, kann sein. Mir hilft es, Leute zu treffen, mich auszutauschen. Ein solcher Spaziergang, das bedeutet ja, Leute führen, eine Gruppe leiten, die ganze Strecke über eine Geschichte erzählen. Und das muss man schon können. Ich kann Ihnen sagen, beim ersten Mal war ich ganz schön unsicher. Das Wetter an diesem Spätherbsttag ist nicht gerade einladend. Trotzdem sind etwa 20 Leute gekommen. Sie sehen Orte wie zum Beispiel einen zauberhaft begrünten Innenhof eines alten Wohnkomplexes. Orte also, an die man nur kommt, wenn man den Code kennt. Paris ist eine verschlossene Stadt. Ohne elektronischen Eingangscode bleibt man fast überall ausgesperrt. Hier sehen wir ein besonders schönes altes Gebäude, ein öffentliches Bad. Dazu muss man wissen, dass es nur noch ein einziges öffentliches Bad in jedem Pariser Viertel gibt. Früher waren es viel mehr. Ich weiß noch, in den 80er Jahren, als ich hier gewohnt habe, da kamen viele Leute in die Bäder. Das war alltäglich und irgendwie sympathisch. Aber das hat sich mittlerweile ganz schön verändert. Mais on va aller voir l'autre côté juste, on va passer devant, juste pour regarder le bâtiment lui-même. Welche Funktion öffentliche Bäder gehabt hätten, fragt eine junge Frau, die sich dem alternativen Stadtspaziergang angeschlossen hat. Anne erklärt uns, dass Leute, die kein Badezimmer hatten, sich für wenig Geld dort waschen konnten. Heute sei das kaum mehr gefragt. Die meisten Wohnungen verfügen über ein Bad. Aber längst nicht alle Menschen in Paris haben eine Wohnung. Anne selbst wohnt in Champigny-sur-Marne, rund 20 Kilometer vom Pariser Zentrum entfernt. Etwa 3 Stunden braucht Anne hin und zurück für die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Zentrum von Paris. Ihr mache das nichts aus, sagt sie. So komme sie wieder in das Viertel, an dem sie hänge. In Ménilmontant, dem Viertel auf einem Hügel über Paris, gibt es noch verschwiegene Orte, wie die Cité le Roi. Ein Ensemble kleiner Häuschen aus dem 19. Jahrhundert, das die Bewohner vor dem Abriss gerettet und in dem sie einen Gemeinschaftsgarten mit Gemüse und Kräutern angelegt haben. Hier kommt man ausnahmsweise ohne Code hinein. Das gehört zum Konzept der Cité le Roi. Eine Anwohnerin erzählt von der alten Tomatensorte, die sie angepflanzt hat. Als die Spaziergänger auch noch einen Feigenbaum entdecken, sind sie restlos begeistert. Ob ihr der Spaziergang gefallen habe, frage ich an. Wir haben ein Café gefunden, wo man trotz des einsetzenden Regens draußen unterm Dach sitzen kann. Also ich fühle mich von Mal zu Mal besser. Und je besser ich werde, desto besser wird es laufen. Gut, manchmal fallen mir Dinge nicht gleich ein, das kann schon noch vorkommen. Aber dann schaffe ich es, mich anders auszudrücken und den Gedächtnislücken auszuweichen. Aber sonst läuft's doch gut mit dem Spaziergang. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber man hat mir gesagt, dass die Auswahl der Orte gut getroffen ist. Wie sie in Kontakt gekommen sei mit der Alternative Urbaine, frage ich. Sie habe eine Nachricht von Emmaüs, einer Hilfsorganisation, bekommen. Anne erhält Sozialhilfe, Revenu de Solidarité Active, kurz RSA, knapp 500 Euro. Der Spaziergang wird ihr mit dem SMIC, dem französischen Mindestlohn, vergütet. 9,60 Euro die Stunde. Anne hat eine 2-monatige Schulung mitgemacht und sich auf 1 Jahr verpflichtet. Ausgedacht haben sich dieses Konzept des Stadtspaziergangs 2 junge Frauen, Selma und Amandine. Ich heiße Amandine, bin 25 Jahre alt und komme ursprünglich aus der Bourgogne. Ich habe erst Literatur studiert und später einen Master in Kulturmanagement gemacht. Zugleich war ich immer ehrenamtlich tätig in verschiedenen Initiativen, beim Roten Kreuz und vor allem in einer studentischen Initiative, die sich um kulturelle Angebote für Gefangene kümmert. Amandine Mutin ist die Co-Initiatorin der Alternative Urbaine und zuständig für die Organisation. Eine fröhliche junge Frau. Wir sitzen beim Tee in ihrem winzigen Studio im 13. Arrondissement. Einige ihrer Studienkollegen seien ins Ausland gegangen, erzählt sie. Aber das sei nichts für sie. Sie wolle trotz der zunehmend schwierigen Lage in Frankreich arbeiten. En fait, c'est Selma qui après un master de tourisme solidaire. Ursprünglich stammt die Idee von Selma Sardou, einer Freundin. Sie hatte einen Master in sozialverträglichem Tourismus gemacht und im Ausland ähnliche Projekte gesehen. Selma wollte ausprobieren, ob das Konzept nicht auch in einer so touristischen Stadt wie Paris funktionieren könnte, wo es im Tourismus- und Kulturbetrieb keine Wiedereingliederungsprojekte gibt. Am Anfang waren die Stadtführer Menschen von der Straße, Obdachlose. Und die Frage war, ob sie durch eine solche Tätigkeit wieder Tritt fassen könnten. Selma probierte das also ein Jahr lang mit 3 Obdachlosen aus. Sie führten Besucher durch ihr Viertel. Zusammen mit einem der Obdachlosen hatte Selma sich mit einem großen Schild vor den Metroeingang gestellt. Kommen Sie mit, wir sind hier zu Hause. Elle s'est mise devant le métro avec une pancarte avec un SDF en disant venez avec moi, je connais le quartier, venez visiter. Das kam an. Im Sommer 2014 meldeten sich jeweils rund 30 Interessenten über die Internetseite für eine Ballade an. Ehrenamtliche Helfer übersetzen auch mal für englisch- oder spanischsprachige Touristen. Im Januar 2015 feierte die Alternative Urbaine einjähriges Bestehen. Amandine ist stolz auf den Erfolg. 3 der zuvor obdachlosen Menschen fanden anschließend eine Beschäftigung. Selma und Amandine gründeten einen Verein, der sich über Zuschüsse unter anderem von der Stadt Paris finanziert. 2 Vollzeitstellen sind entstanden. Man ist vernetzt mit sozialen Hilfswerken wie der Fondation Emmaüs. Sie vermitteln Menschen, die als Guide arbeiten möchten. Wir wollen diese Menschen dabei unterstützen, aus ihrer vertrackten Lage herauszufinden, ohne diesen Mitleidsblick. Wir wollen sie nicht über ihre Misere definieren. Die Realität ist, was sie ist. Aber sie versuchen ja, sich daraus zu befreien. Letzten Sommer kamen Besucher, die gar nicht wussten, dass es sich um ein soziales Projekt handelt. Klar, wir verstecken das auch nicht. Und es ist auch vollkommen okay, wenn die Leute davon wissen. Aber sie sollten nicht deshalb kommen, weil sie mal einen Obdachlosen bei einer Stadtführung erleben möchten. Wir möchten, dass sie eine Person erleben, die reizvolle Streifzüge in lockerer Atmosphäre durch unbekannte Gegenden von Paris anbietet. Und wenn damit jemandem geholfen wird, wieder auf die Beine zu kommen, super. Il y a beaucoup, beaucoup de sans-abri à Paris. Et c'est pas par hasard, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. So viele Obdachlose gibt es jetzt in Paris. Und das ist kein Zufall. Viele Leute, die ihre Arbeit verloren haben, sind auf der Straße gelandet. Oh ja, das kann schnell gehen. Und das macht mir große Angst. Stimmt schon, die Mieten in den Sozialwohnungen sind niedrig. Aber kriegen Sie erst mal eine. In Paris kann man das vergessen. Die Mühe ist vergeblich. Daran braucht man gar nicht erst zu denken. Das war ja mein Fall. Ich hatte einen Antrag gestellt, aber auf die Antwort warte ich noch immer. Ich bin doch selbst davon nicht geschützt und wer weiß, was mir noch alles in die Quere kommen kann. Wir machen wirklich harte Zeiten durch, momentan in Frankreich. In Deutschland scheint es besser zu gehen, aber hier lässt sich das nicht verbergen. Ich muss Ihnen gestehen, ich weiß nicht, wie ich, wenn ich alt bin, leben soll. Deutschland wird von französischen Liberalen sehr bewundert. Sie erklären uns, dass Angela Merkel alles verstanden habe und man exakt dieser Politik folgen müsse, weil ja Deutschland heute am besten durch die Krise in Europa kommt. Aber alternative und weniger angepasste Medien machen klar, wie das in Deutschland funktioniert. Dass ihr tatsächlich mehrere kleine Jobs gleichzeitig haben müsst, was aber keine Entfaltung möglich macht, dass eure Löhne mit den unseren nicht zu vergleichen seien. Ja, dass das vielleicht eher eine Art sei, das Problem besser zu kaschieren. Ja, so wird es sein. Ihr seid viel besser darin, die Probleme zu kaschieren. Recherche Avenir, si possible en bel état, avec vue sur la mer et jardin à fleur de bois, proche transport humain et pas loin du café. Cœur givré, pas sérieux, s'abstenir de rêver. Quelle est la tonalité en France depuis maintenant 4 ans? Seit etwa 4 Jahren hören wir in Frankreich immer dasselbe Lied. Wir alle müssten Deutsche werden, müssten das deutsche Modell übernehmen. Was aber ein suizidäres Modell ist, dieses Exportmodell. Offenbar haben sie nicht kapiert, dass sich die europäischen Länder nicht untereinander die Märkte streitig machen können. Soll man am Ende vielleicht auf den Mars exportieren? Christophe Rameau ist Wirtschaftswissenschaftler an der Pariser Sorbonne. Ökonomist atterré. Aufgeschreckte Ökonomen. So nennt sich ein Kollektiv 40 namhafter Ökonomen aus ganz Frankreich, die im Herbst 2010 mit einem Manifest an die Öffentlichkeit getreten waren. Le Manifest des Économistes Atterrés. Wir sind überzeugt, dass eine andere Wirtschaftspolitik möglich ist, lautet das Credo. Als Bilanz der Krise von 2008 hieß es, dass man zu weit gegangen war mit der Liberalisierung der Finanzwelt und des Freihandels. Also griffen die Regierungen verstärkt ein, um zu verhindern, dass diese Krise in einer großen Depression endet. Es gab massive Interventionen der Regierungen. Es war die große Rückkehr des Keynesianismus mit einem Aufstocken der Haushaltsbudgets und dem Ankurbeln der Geldpolitik. Mitte 2010 gewannen die Wirtschaftsliberalen, die intellektuell diskreditiert gewesen waren, wieder Oberwasser. Nachdem sie eine Zeit lang von der Oberfläche verschwunden waren, schnappten sie 2010 in Europa wieder zu. Jetzt reicht es. Die Erholungspause ist zu Ende. Die Sparpolitik muss Effekte zeigen und ausgedehnt werden. Il faut aller plus loin dans l'austérité. Alors ils prennent deux arguments principalement. Zwei Argumente bringen sie ins Spiel: das Ansteigen der Staatsschulden sowie die Defizite in den Handelsbilanzen, insbesondere im Süden der Eurozone und auch in Frankreich. Wegen der Staatsschulden soll den Haushalten eine strenge Sparpolitik auferlegt werden und um ihre Handelsdefizite auszugleichen, sollen die betroffenen Länder bei den Löhnen sparen. Ende Januar 2015 erschien das zweite Manifest. Warum heute ein zweites Manifest? Erstens, weil die Krise sich verschärft hat und zu einer globalen Krise geworden ist, ökonomisch, sozial und ökologisch. Zweitens, weil es an der Zeit ist, nach anderen Wegen zu suchen. Ein zweites Manifest also deshalb, weil die Entscheidungsträger offenbar nichts gelernt haben oder nichts lernen wollten. Die Lobbyisten der Finanzinstitutionen verhalten sich noch gieriger und arroganter, zumal sie den Preis für ihre Verirrungen nicht zu zahlen hatten. Die Kommentatoren beten uns die Börsenkurse und Noten der Ratingagenturen herunter, als könne man die Entwicklung der Wirtschaft an spekulativen Finanzspielchen ablesen. Was wir vor 4 Jahren vorhergesagt hatten, die Prognosen, die wir im ersten Manifest angestellt hatten, dass nämlich die neuerliche neoliberale Wende Europa in die Katastrophe führen würde, diese Prognose bewahrheitet sich leider. Europa steht am Rande des Abgrunds, ökonomisch und sozial. Abgehängt. Wie die Krise in das Leben der Franzosen eingreift. Ein Feature von Ruth Jung. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprachen Sigrid Burkholder, Clarisse Cosset, Susanne Franz Mayer, Isis Krüger, Claudia Mischke, Hüseyin Michael Cirpici, Hans Holzbecher, Josef Tratnik. Ton und Technik Ernst Hartmann und Jutta Stein. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Karin Beindorf.